Ho sentito un forme non sto vessel. Von den Batu Dings, von den Batu Is. Von den Basi Sin, von den Basi Fohlen, von den Basi Konen. Von Unterschaden in Seiten, in Formen, in den Basen. Sei so andern, was ist du wesse so Gewohnheit. Berandern ist für das du wesse, was sind sie für Formen. Von dem, was sie sind, von dem, was sie wollen, von dem, was sie können. Sei so sei. Und Synthesis, so Synthesis. Aus Integrum, Formen und Stoffwechsel.